Lied ist all jenen gewidmet, die auch in dieser schwierigen Zeit standhaft geblieben sind. Die letzten von gestern werden die ersten von morgen sein. Ich grüße die Jugend der Welt! Rücken an der Wand. Doch die Jugend will das Beste machen auf dieser neuen Zeit. Weg mit dem Alten und Platz für uns. Wir sind zu allem bereit. Jugend Europa. Jugend Europa. Jugend Europa. Jugend Europa. Verneigen. Ihr lebt noch vom Hass, vom Folter und vom Tod. Wir schaffen es alleine, befreien uns vom Elend und der